Gedicht 13 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Soll ich die Liebe, die zu dir ich trage, mit vielen Worten dir in Rede fassen? Soll zwischen uns ich in den Sturm hinaus die Fackel halten, um auf jedes Antlitz ein Licht zu werfen? Nein, ich lass sie fallen. Ich kann die Hand nicht leeren, meinen Geist so weit von mir zu halten, dass in Worten ich dir von einer Liebe zeugen könnte, die in mir unerreichbar tief sich birgt. Nein, aus dem Schweigen meines Frauentums nimm das Vertrauen zu meiner Frauenliebe, weil all dein Werben mich noch nicht gewinnt und ich mit schweigender, furchtloser Stärke mein Lebenskleid zerreiß, dass keine Faser des Herzens seinen Kram verraten kann. Ende von Gedicht 13.